einen Dämon, der in den Lüften lebte. Man erzählte sich, wer ihn jemals herausfordert, muss sterben. Man erzählte sich, die Kontrollinstrumente würden blockieren, die Flugzeuge heftig herumwirbeln und schließlich zerschellen. Da, wo die Luft nicht mehr ausweichen kann.